Da vorne gibt's Bandbier. Nehmt euch so lange noch Vorrat reicht. Ein Sender für total abgefahrene Leute, die so anders und so alternativ sein wollten. Die neue Welle hat auch einen Namen, Musik-Television und die Leute kamen. Kleine Reihe Scheißer, die Rummerschen wollten mit ihren Fans den Kommerz verbreiten. Sie machten Punk, den sie gar nicht verstanden, beschmückten sich mit lächerlichen Namen. Gaben sie ein Image, das gar nicht zu ihm passe. Haute mächtig auf die Kacke, die MTV-Punks. Das Image ist nur vorgetäuscht, MTV-Punks. Kommerz und Heuchelei und frei, MTV-Punks. Scheiße auf Anarchie, die MTV-Punks. Fuck you, fuck you. Die Macht im Punk, gesellschaftsfähig und kamen auf Bravo, Stahlplakate. In jedem Zimmer hängen sie umweltmäßig mit Schmuddelocker und Langhaar. Und bei jedem Umher, da sind sie dabei, die MTV-Punks. Und bei jedem Umher, da sind sie dabei, die MTV-Punks. Bühne frei, die MTV-Punks. Das Image ist nur vorgetäuscht, MTV-Punks. Kommerz und Heuchelei und Krei, MTV-Punks. Scheiße auf Anarchie, die MTV-Punks. Fuck you, fuck you. Doch ihr dürft nicht denken, dass er uns das ermacht. Mit eurer Scheiße bei uns ankommt. Euch haben wir nie beachtet. Euch haben wir nie beachtet. Denn ihr seid keine Punks. Ihr seid nur auf Wichser, die das Image des Bankrott kaputt gemacht haben. Der linke Kommerz in die Herrschaft macht. Hat einen Namen, MTV Punks. Das Image ist nur vorgetäuscht, MTV Punks. Kommerz und Heuchelei und frei, MTV-Punks. Scheiße auf Anarchie, die MTV-Punks. Fuck you, fuck you. Die MTV-Punks. Image ist nur vorgetäuscht, MTV-Punks. Kommerz und Heuchelei und frei, MTV-Punks.